Bildung ist für sich genommen nicht der entscheidende Faktor. Wer den Dreisatz beherrscht, über den Dreißigjährigen Krieg Bescheid weiß oder Goethe zitieren kann, ist noch nicht gegen impulsives Denken gefeit. Mit der richtigen Bildung kann man allerdings einen analytischen Denkstil trainieren. Während das intuitive Denken schnell, emotional und automatisch ist, fordert das analytische Denken, auch rationales oder kritisches Denken genannt, aktive Aufmerksamkeit und ist daher sehr langsam und anstrengend, kann jedoch automatisierte Prozesse zügeln oder sogar stoppen. Im Alltag wechseln wir zwischen beiden Denkstilen hin und her. Menschen unterscheiden sich allerdings auch darin, wie stark sie in ihrem Leben klares Denken betonen. Untersuchungen zeigen, Progressive haben eher einen analytischen, Traditionalisten eher einen intuitiven Denkstil. Anhand der Denkstile kann man die politischen Ausrichtungen sogar besser vorhersagen als anhand von Auffassungen über Wirtschaftspolitik, die man traditionell für die Zuordnung der Lager heranzieht. Besonders Rechtsradikale und andere Extremisten sind mehr von Emotionen geleitet, verlassen sich weniger auf Statistiken und sind somit anfälliger für gefühlte Wahrheiten, selektive Wahrnehmung und weitere Formen der Selbsttäuschung. Diese Denkfehler sind natürlich auch dem progressiven Lager nicht fremd, treten dort aber insgesamt seltener auf. So sind zum Beispiel die Folgen des Klimawandels und andere globale und damit abstrakte Themen in den Wahlprogrammen vieler rechtspopulistischer Parteien wie der AfD kaum vertreten. Ein niedriger Wert bei Offenheit lässt Menschen vor Vielfalt und Komplexität zurückschrecken und bringt auch Starrsinn im Urteilen mit sich. Sehr konservative und rechtsradikale Menschen mögen keine Überraschungen, schon gar nicht in Form von Argumenten.